Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus Psalm 25, Vers 8 bis 10. Der Herr ist gut und gerecht, darum zeigt er den Sündern den richtigen Weg. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. Mit Gnade und Treue leitet der Herr alle, die seinen Bund halten und seinen Geboten gehorchen. Gott segne dieses Wort. Der rechte Weg. In diesem Psalm von David lernen wir, wie mehr über Gottes Wesen, seine Attribute, Gottes Herz sozusagen, und dass unser Herrgott gut und gerecht ist und dass er uns immer den richtigen Weg zeigt und uns immer auf dem rechten Weg halten möchte. Und besonders, wenn wir in Demut zu ihm kommen, kann er uns zeigen, was nun richtig ist und uns dann lehren, seinem Weg zu folgen. Und da haben wir zum Beispiel die Gebote, ja, die 10 Gebote als Beispiel oder viele andere Gebote und Wege, die wir in der Bibel, von denen wir lernen können, von Erfahrung anderer Menschen. In der Bibel haben wir es mit echten Menschen zu tun, echten Situationen. Und so auch hier König David als in all den schwierigen Lebenslagen, mit denen er zu tun hat, ist die Einladung eben auch für uns, dass wir uns Gottes Gnade und Treue unterordnen und dann nicht nur seinen Geboten gehorchen, sondern dass als wir, so wie wir zu Jesus Christus kommen, und das hoffentlich früher als später, denn es gibt nur eine Möglichkeit und das ist hier in diesem Leben zu Jesus Christus zu kommen. Es gibt keine zweite Möglichkeit. Das ist es dann. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Und hier haben wir eben das Versprechen, wenn wir uns Gott unterordnen, dass er uns den rechten Weg weist. Und das tut er auch immer, wenn wir in Gebet zu ihm kommen und Entscheidungen treffen und treffen müssen auch, was auch immer die Situation sein mag. Hier lernen wir, dass unser Herrgott uns gnädig ist und treu auf den richtigen Weg leitet. Und seine Gebote sind keine Bürde für uns, sind nicht schwer, sondern mit der Zeit, wie wir uns Christus unterordnen, sehen wir, wie er in unserem Leben wirkt. Und dann sind wir froh, wir sind eigentlich froh, dankbar, dass wir seine Gebote haben, als Richtlinie, als Anker. Und das ist eben nur in der Bibel, in der absoluten Wahrheit der Bibel zu finden. Deswegen lohnt es sich, jeden Tag in die Bibel zu gehen und morgens ein bisschen was lesen und vielleicht durch den Tag hinweg, ja, falls möglich sowieso auch abends, also statt Fernsehen oder irgendwas oder Musik irgendwas zu hören, in Gottes Wort zu gehen und dann vielleicht ein kurzes Gebet zu sprechen und dann still sein und zuzuhören, was unser Jesus Christus in unsere Herzen spricht. Denn er spricht immer in unsere Herzen. Ob wir das nun glauben oder nicht, es ist so, die Bibel sagt uns das. Er betet sogar für uns. Das ist eine Möglichkeit, das ist eine Einladung, die wir nicht ausschlagen wollen, wenn wir den rechten Weg gehen wollen. Und lieber Jesus, wir danken dir für diesen Psalm 25, da mit diesen Versen, wie du uns den rechten Weg weist, und wir haben deine Gebote als Anker, als Referenzpunkt sozusagen, als absolute Wahrheit. Und wir danken dir für dein Wort, das du uns hier gegeben hast. Und vor allem, wer du bist, dass du uns gnädig bist und treu bist, die wir als Reuegesünder zu dir kommen und in und durch dich deinen Willen für unser Leben nicht nur erfahren können, sondern auch dann ausleben können, so wie du es für uns geplant hast, sogar bevor die Welt begann. Und das ist das, was wir nur in der Bibel finden. Wir danken dir, Herr Jesus,